Preist den Heiland, rühmet ihn und singet, preiset, lobet ihn mit eurem Ton. Rühmet fröhlich, Dank und Lob ihn bringet, auch in Leiden dürfen wir uns freuen. Preiset den Heiland, rühmt ihn voller Freud, er hat uns befreit. Halleluja, preiset ihn in Ewigkeit. Preise den Heiland, nichts kann uns mehr schaden, lobet Gott in seinem Heiligtum. Lobet ihn für seine Heldentaten, lobet ihn und bringt ihm Dank und Ruhm. Preiset den Heiland, rühmt ihn voller Freud, er hat uns befreit. Halleluja, preiset ihn in Ewigkeit. Preiset den Heiland, preiset ihn von Herzen, für sein bitteres Leiden uns so gut. Er erlöste uns von Seelenschmerzen und vergoss am Kreuz sein teures Blut. Preiset den Heiland, rühmt ihn voller Freud, er hat uns befreit. Halleluja, preiset ihn in Ewigkeit. Preist den Heiland, er allein ist ewig, bald befreit er uns von allem Leid. Und in seiner wunderbaren Liebe führt er uns zur ewigen Herrlichkeit. Preiset den Heiland, rühmt ihn voller Freud, er hat uns befreit. Halleluja.